Ich habe relativ viel Zitate mitgebracht, weil ich dachte, ja, ich meine, ich kann euch viel erzählen, wie das bei Freud ist, aber irgendwie ist es vielleicht besser, wenn ihr das selber lest, so. Und deswegen ist ja dann auch immer eine Art von Interpretation, die man damit leistet. Und deswegen habe ich relativ viel Zitate mitgebracht. Also das Werk von Freud ist ja relativ breit, da gibt es ja viele Texte, viele Bände. Deswegen ist jetzt nicht geklärt, dass ich jetzt jeden Text, wo Homosexualität drin vorkommt, gelesen habe. Das kann ich nicht sagen. Genau. Also es ist nicht klar, ob ich jeden Text gelesen habe, das kann ich jetzt nicht sagen, aber wenn jemand noch was andere, eine andere Stelle kennt, wo es irgendwie anders ist, dann könnt ihr das ja gerne einbringen, einfügen. So weiter. Ja, genau. Es geht eigentlich darum, dass so immer mein Eindruck ist, dass das recht negativ, ja, so auf jeden Fall so ein Vorurteil darüber gibt, dass Freud eben Homosexualität eher, ja, eher abwertend behandelt und kann natürlich auch sein, dass es ja, dass es auch wieder mein Vorurteil ist, aber so ist es mir die letzten Jahre vorgekommen. Und deswegen war mal so die Idee, weil ich das gerade ganz spannend finde, wie Freud eben mit Heterohomosexualität umgeht. Und deswegen dazu, als ich angefragt wurde, habe ich gedacht, so, dann mache ich halt mal dazu ein Thema, mache ich mal dazu einen Vortrag und man kann das dann zusammen diskutieren. Ja, also ich glaube, ich fange erstmal an, so die Diskussion ein bisschen darzustellen. Was ist bei Freud denn Homosexualität? Warum ist das und warum kann das auch problematisch sein und so weiter? Das ist der erste Teil. Der zweite Teil wird dann darum gehen, ja, wie funktioniert es mit dem Ödipus, mit dem positiven und dem negativen Ödipus? Das soll eben dann passieren und dann wird es am Ende noch einen Teil dazu geben, wie funktioniert es mit der Verdrängung von Homosexualität und was hat das für Auswirkungen gerade für Paranoia? Und das am Fall von Schreber. Ja, das ist ein Text von Daniel Paul Schreber, aus dem ich dann auch einige Zitate bringe. Ja, Freud behandelt die Homosexualität in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie tatsächlich als Abirrung, als Perversion. Das ist so. Und doch wird, finde ich, relativ schnell klar, was heißt da Abirrung, was heißt Perversion. Und dass schon Perversion das ist, was eben das, was eben die gesellschaftliche Normalität, also was Fortpflanzung, dass das das Normale ist und dass dann eben die Perversion immer das ist, was eben nicht zur Fortpflanzung führt. Und das ist darum aber auch, also zum einen ist diese gesellschaftliche Normalität das, was Freud dann eben auch ziemlich ja, als Normalität eben begreift und andererseits macht er sich da aber auch immer irgendwie drüber lustig. Das ist immer so, das changiert immer so ein bisschen hin und her dazwischen. Deswegen erstmal das erste Zitat. Also, der populären Theorie des Geschlechtstriebes entspricht am schönsten die poetische Fabel von der Teilung der Menschen in zwei Hälften, Mann und Weib, die sich in Liebe wieder zu vereinigen streben. Es wirkt darum wie eine große Überraschung zu hören, dass es Männer gibt, für die nicht das Weib, sondern Männer, Weiber, für die nicht der Mann, sondern das Weib das Sexualobjekt darstellt. Die Zahl solcher Personen ist sehr erheblich, wiewohl deren sicherer Ermittlung Schwierigkeiten unterliegt. Ja, also das ist schon irgendwie klar, mit der populären Theorie ist halt das gemeint, was halt so die Allgemeinheit darüber irgendwie gerade denkt und er dann irgendwie so ausmacht, nun ja, das scheint es nicht alleine zu sein, so scheint es nicht zu funktionieren. Also irgendwie scheint er sich schon ein bisschen auch darüber lustig zu machen, über solche populären Ideen. Also über deren Naivität. Und trotzdem ist bei ihm Homosexualität schon eine Störung der Entwicklung, das kann man so sagen, da komme ich später nochmal drüber zurück. Aber es ist für ihn, also Homosexualität ist allerdings eine Störung der Entwicklung, aber es ist keine Störung an sich. So, das ist eigentlich so das, was man dazu sagen kann. Und dazu eben der zweite Teil, das zweite Zitat. Und das zweite Zitat ist aus einem, das ist aus der Psychogenese eines Falls von weiblicher Homosexualität, so heißt der Text. Und in dem Text geht es eben darum, dass Eltern sind zu Freud gekommen und haben gesagt, meine Tochter, die ist homosexuell, die liebt eine Frau. Und das möchten wir gerne, dass Sie das beheben, Herr Freud, das hat er gesagt. Und dazu sagt er dann, das ist überhaupt gar nicht möglich. So, ne? Oder es ist nur in sehr begrenzten Fällen möglich. Und zum einen ist es deswegen nicht möglich, sagt er, weil das Mädchen selber überhaupt gar keine, also die hat jetzt irgendwie keine, sagen wir mal, Krankheitseinsicht, also die sieht jetzt überhaupt kein Problem erstmal. Ne? Die fühlt überhaupt nicht, hat keinen Konflikt, den sie, sie hat. Und dann sagt, wenn das so ist, wenn sie jetzt nicht da selber irgendwie ein Problem hat, dann ist es sowieso schwierig, da irgendwie eine Veränderung herbeizuführen. Und das andere, was er sagt, dass das Mädchen ja überhaupt keine Kranke ist. Als weitere, und deswegen das Zitat, als weitere ungünstige Momente waren die Tatsachen zu bewerten, dass das Mädchen ja gar keine Kranke war. Sie litt nicht aus inneren Gründen, verklagte sich nicht über ihren Zustand und dass die gestellte Aufgabe nicht darin bestand, einen neurotischen Konflikt zu lösen, sondern die eine Variante der genitalen Sexualorganisation in die andere zu überführen. Genau, und dann geht es eben weiter, wann damit, dass er sich aber allerdings schon vorstellen kann, wie man eben auch Homosexualität eben nicht verändern, also nicht abschaffen kann, sondern, und das ist seine These, dass der Mensch ist eben eigentlich bisexuell. Und das, was gehen würde, wäre die Verengung von der Homosexualität auf eine vollkommene Bisexualität, das meint er, wäre eine Möglichkeit, die es gibt. Wir nehmen dazu das nächste Zitat. Ich habe vielmehr gefunden, dass Sie, also die Beseitigung des homosexuellen Begehrens, nur unter besonders günstigen Umständen gelingt und auch dann bestand der Erfolg wesentlich darin, dass man der homosexuell eingeengten Person den bis dahin versperrten Weg zum anderen Geschlecht freimachen konnte, also ihre volle bisexuelle Funktion wiederherstellte. Es lag dann in ihrem Belieben, ob sie den anderen von der Gesellschaft geächteten Weg veröden lassen wollte und sie in einzelnen Fällen hat sie es auch getan. Man muss sich sagen, dass auch die normale Sexualität auf einer Einschränkung der Objektwahl beruht. Und im Allgemeinen ist das Unternehmen, einen voll entwickelten Homosexuellen in einen Heterosexuellen zu verwandeln, nicht viel aussichtsreicher als das Umgekehrte. Nur dass man das Letztere aus praktischen Gründen niemals versucht. Also da wird dann schon relativ klar, Freud sieht sowohl eben die eingeengte Homosexualität als auch die eingeengte Heterosexualität als eben das, was es ist, eben eine Einengung von der eigentlichen Bisexualität des Menschen. So fasst er das. Und da steht ja auch schon ganz klar, warum man das höchstens verändern können wollte, nämlich wegen der gesellschaftlichen Ächtung, die, der man eben aus dem Weg gehen möchte. Und das, ja, das ist dann das, wie das funktionieren kann, wenn es da eben das Bedürfnis so gibt. Und dann kann man dann insgesamt bisexuell eben werden. Für Freud gab es eben dementsprechend überhaupt nicht nur irgendwie entweder Homosexualität auf der einen Seite oder Heterosexualität auf der anderen Seite. Also für ihn war das keine Identität quasi. Ne? Also es gibt, also wenn eben, bei ihm ist es so, dass auch wenn man dann verengt ist, das andere nicht weg ist. Also das ist immer noch vorhanden. Also bei ihm sind quasi alle Menschen auch jetzt noch und nicht nur von Beginn an bisexuell, nur wissen sie das eigentlich. Das ist so, was nachher dabei rauskommt. Es gibt aber dann außerdem gibt es, und das ist Freund sehr wichtig, dass es eben ganz viele Zwischenstufen gibt. Es gibt nicht nur diese voll entwickelten Formen, sondern es gibt eben Menschen, die eben überhaupt nicht wissen, dass sie jemals eben entweder ja, dass sie nicht wissen, ob sie jemals homosexuelle Strebungen gehabt haben. Die wissen nicht, ob sie jemals heterosexuelle Strebungen gehabt haben. Für die ist es das, was quasi von Natur aus so ist. Dann gibt es die, die das erst quasi so in der Pubertät eben merken. Oder sagt so, wieso würde sich das Ganze erst in der Pubertät eben dann auch wirklich festlegen. Dann gibt es aber auch die, und die findet er halt irgendwie besonders spannend, die aufgrund einer Enttäuschung vom anderen Geschlecht dann wieder eben hetero- oder homosexuell werden, je nachdem eben, wo sie gerade enttäuscht worden sind. So, das sind, ja, das sind so bei ihm die Zwischenstufen. Manche, die haben hin und wieder homosexuelle Geschichten, manche sind sowieso bisexuell und genau. Und manche wissen es eben, wissen eben nur das eine oder das andere. Ja, da muss man nämlich noch dazu sagen, dass eben Freud sagte, dass ohnehin die Menschen eben hin und her tendieren zwischen Homosexualität und Heterosexualität, auch wenn sie das jetzt gar nicht so wissen, weil bei ihm sind eben auch, das sind dann so sublimierte Strömungen, also das eben, bei ihm sind das auch, sagt dann an einer Stelle, dass man eben dann eben von Freundschaften, von eben männlichen und weiblichen Freundschaften wieder eben zu Liebesbeziehungen und so weiter zum anderen Geschlecht immer hin und her tendiert. So, und das würde ohnehin jeder Mensch tun. Genau, ich habe jetzt noch ein Zitat dazu, für die ursprüngliche Bisexualität, die er annimmt. Der Psychoanalyse erscheint vielmehr die Unabhängigkeit der Objektwahl vom Geschlecht des Objektes, die gleiche freie Verfügung über männliche und weibliche Objekte, wie sie im Kindesalter in primitiven Zuständen und frühhistorischen Zeiten zu beobachten ist, als das ursprüngliche, aus dem sich durch Einschränkungen nach einer oder anderen Seite das Normale wie der Inversionstypus entwickeln. Im Sinne der Psychoanalyse ist also auch das ausschließliche Interesse des Mannes für ein Weib eins der Aufklärung bedürftiges Problem und keine Selbstverständlichkeit, der eine im Grunde chemischen Anziehung zu unterliegen ist. Ja, um jetzt auf seine, um jetzt diese ursprüngliche Bisexualität zu erklären, ist eben das, was er versucht zu sagen, ob er nicht auch in den Körpern eben eine jeweilige Zweigeschlechtigkeit findet. Und da finde ich, ist er dann tatsächlich schon relativ nah dran an so poststrukturalistischen Theorien, weil er dann tatsächlich eben aufmacht, dass Männer und Frauen, also das ist so, was wir denken von, es gibt nur Männer und nur Frauen, so, also weil wir jetzt wahrscheinlich nicht, aber vielen Leute draußen, dass das eben nichts wäre, was es, selbst was es nicht in der Natur so gibt. Und das finde ich wirklich ganz interessant und das ist auch das nächste Zitat. Der populären Meinung nach gilt ein Mensch entweder als Mann oder als Weib. Die Wissenschaft kennt aber Fälle, in denen die Geschlechtscharaktere verwischt erscheinen und somit die Geschlechtsbestimmung erschwert wird. Zunächst auf anatomischem Gebiet. Die Genitalien dieser Personen vereinigen männliche und weibliche Charaktere, Hermaphrodismus. In seltenen Fällen sind nebeneinander beide Geschlechtsapparate ausgebildet, wahrer Hermaphrodismus. Zuallermeist findet man beiderseitige Verkümmerung. Das Bedeutsame an diesen Abnormalitäten ist aber, dass sie in unerwarteter Weise das Verständnis der normalen Bildung erleichtern. Ein gewisser Grad von anatomischem Hermaphrodismus gehört nämlich der Norm an. Bei keinem normal gebildeten männlichen oder weiblichen Individuum werden die Spuren vom Apparat des anderen Geschlechtes vermisst, die entweder funktionslos als rudimentäre Organe fortbestehen oder selbst zur Übernahme anderer Funktionen umgebildet worden sind. Ja, also er möchte daraus eben erklären, dass es, dass eben seine Theorie von der ursprünglichen Bisexualität, dass man die eben bis in die Körper hinein verfolgen kann, eben dadurch auch, dass eben die Kinder erst im fünften Monat der Schwangerschaft dann, dass sich das vor allem deutigt und so weiter. Und das aber, sagt er, trotzdem kann man jetzt nicht daraus schließen, dass jetzt man, aufgrund, wenn jetzt irgendwo mehr männliche, bei dann eben Frauen eben mehr männliche Anteile eben sind, dass die dann eben Lesben werden oder umgekehrt, dass jetzt Männer, die eher weibliche Anteile haben, dass die eher schwul werden, das würde er sagen, das könnte man eben so nicht sagen, sondern er will daraus einfach nur so eine generelle, generelles, es ist alles so ein bisschen auch im Fluss und es gibt diese Eindeutigkeit, gibt es eben bei ihm weder in der Biologie eben noch im Begehren noch in den psychischen Charakteren, das changiert alles eben bei ihm, dann im Individuum. So. Ja. Das wäre jetzt eben der erste Teil, wo es eben darum geht zu sagen, wie Freud sich eben das mit der Bisexualität vorstellt. Sonst würde ich mal weitergehen zu der wie Freud sich das homosexuellen, die Entwicklung von homosexuellen Begehren irgendwie vorstellt. Also Freud sagt, das ist sehr gibt es sehr viele unterschiedliche Gründe dafür, ob jemand jetzt hetero oder homosexuell wird. Das will er sich jetzt auch erstmal nicht so festlegen, aber im weiteren Moment will er sich dann irgendwie doch festlegen. Und das ist dann wird es auch irgendwie etwas schwieriger. Da kommen wir jetzt erstmal zu. Die Entscheidung über das endgültige Sexualverhalten fällt erst nach der Pubertät und ist das Ergebnis einer noch nicht übersehbaren Reihe von Faktoren, die teils konstitutioneller, teils aber akzidentieller Natur sind. Gewiss können einzelne dieser Faktoren so übergroß ausfallen, dass sie das Resultat in diesem einen Sinne beeinflussen. Im Allgemeinen aber wird die Vielheit der bestimmenden Momente durch die Mannigfaltigkeit der Ausgänge im manifesten Sexualverhalten gespiegelt. Also da will er sich halt jetzt erstmal noch nicht festlegen, was es eben, was die Gründe dafür sind, warum jemand eben homosexuell wird. Aber was er dann schon sagt und was eben auch dann etwas problematischer ist, ist die Sache, hier kommt es. Dass er dann schon sagt, dass es eben eine archaische Geschichte ist mit der Homosexualität. Also wenn jemand, dass es etwas ist, was nicht so ganz entwickelt ist, das sagt er dann eben an einer Stelle auch. Und da wird es tatsächlich ein wenig problematisch. Und das ist das nächste Zitat. Bei den Inversionstypen ist durchweg das Vorherrschen archaischer Konstitutionen und primitiver psychischer Mechanismen zu bestätigen. die Geltung der narzisstischen Objektwahl und die Festhaltung der erotischen Bedeutung der Analzone erscheinen als deren wesentlichster Charakter. Dieses mit den archaischen Konstitutionen und so weiter, was er da sagt, das ist aber, wird schon klar dann in der weiteren Ausführung, die er dann sagt, dass er dann sagt, aber auch dieses würde sich sowohl bei Homosexuellen als auch bei Heterosexuellen finden lassen. Und es würde sich nicht um qualitative, sondern höchstens um quantitative Unterschiede handeln. So, dass auch hier eigentlich wieder so ein Übergang ist, der fließend ist. So, ne? Aber trotzdem finde ich das erstmal ein bisschen merkwürdig und ich glaube auch, dass man so nicht stehen lassen kann. Aber wir kommen nochmal später dazu, wie er sich das genau vorstellt. Ja, was ihm zumindest wichtig war, war zu sagen, es gibt eine Entstehung von Homosexualität. Das war ihm wichtig, weil er hatte dann diskutiert gegen Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld kennt er wahrscheinlich, war Sexualwissenschaftler und wollte eben so eine Formulierung vom dritten Geschlecht, also so eine Biologisierung quasi von Homosexualität und Heterosexualität. Also man wird so geboren und das war eben auch gedacht, um zu sagen, so, wir wollen nicht kriminalisiert werden. Also es war ein Emanzipationsversuch zu sagen, hallo, das liegt in unserer Biologie, da können wir gar nichts dafür. Ne? Da braucht ihr uns jetzt nicht zu kriminalisieren, da braucht es jetzt auch keinen Paragraphen zu geben. Und deswegen ist eben ja dieser Naturalisierungsgedanke quasi nicht ein Emanzipationsgedanke gewesen, den es bis heute ja auch immer noch so gibt. Irgendwie erstaunlicherweise vor ein paar Wochen, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, war in der Zeit ein relativ großer Artikel, wo es jetzt darum ging, dass man jetzt ein Gen gefunden hätte für Homosexualität, ein Homosexualitätsgen. So. Ja, aber das war wirklich, das war wirklich fortschrittlich gedacht, zumindest von den Leuten. Also sie wollten dann sagen, so, wenn es jetzt ein Gen gibt, dann kann doch niemand mehr kommen und sagen, das ist unnormal, sondern dann ist das halt normal. Ne? So war das auch im Zeitartikel. Ne? Und ich denke, weil man ja eben das Problem hat, dass wenn man sich um die darum kümmert, was eben, wo kommt Homosexualität her, was hat das eben für Gründe, dass eben immer das Problem war, so wie kann man es auch wieder wegmachen. Ne? Wenn es gekommen ist, kann man es ja auch wieder wegtherapieren oder eben bestrafen oder was auch immer. Ne? Und deswegen gibt es ja auch bis heute, und ich finde auch nicht ganz unrecht von einer homosexuellen Bewegung, was sozusagen so interessiert uns jetzt nicht, woher das kommt. Also wir sind das halt irgendwie und wir wollen, dass es eben anerkannt wird und nichts weiter. Das war aber jetzt Freuds Sache nicht. Ne? Freud wollte schon herausfinden, woher das kommt, und er wollte eben er wollte sowohl herausfinden, wo hetero als auch Homosexualität eben, wie entwickelt sich das, woher, was sind so die Ursachen dafür, das war eben irgendwie schon wichtig. Und deswegen ist auch, deswegen ist es vielleicht auch, also auch dadurch, dass es natürlich als Perversion gab und dass das eben mit diesem archaischen, bisschen rückständigen, es wirkt ja so, es ist so ein bisschen früh gestört oder sowas mit der, wenn jemand homosexuell wird, dass das eben tatsächlich auch das sicherlich eine Ursache darin hat, dass in diesen ganzen psychoanalytischen Instituten nicht besonders fortschrittlich mit Homosexualität umgegangen ist. Es gab in sehr vielen Instituten gab es Verbote, dass man eben homosexuelle Verbote, nee, man hat es halt nicht gemacht, wenn jemand offen homosexuell war, konnte er nicht in einem Institut ausgebildet werden. Also heute ist das, glaube ich, nicht mehr so. Ich habe versucht, da ein bisschen was so rauszufinden. Es wird zumindest gesagt, dass es immer weniger so sein. So. Aber Freud selber hat sich nicht nur in seiner Theorie, sondern Freud selber hat auch politisch sich dafür eingesetzt, dass Homosexuelle eben nicht kriminalisiert werden und auch, dass sie an den Instituten ausgebildet werden, so ein Stern es gab, aber dass sie Psychoanalytiker werden durften. Zum Beispiel in einem Interview in österreichischen Zeitungen gesagt, dass man Homosexuelle nicht als kranke Menschen behandeln sollte. Er hat auch seinem auch recht bekannten Kollegen Ernest Jones gesagt, dass ein homosexueller Arzt auf jeden Fall eine Zulassung kriegen würde, was Jones nicht wollte. Und er hat sich auch dafür in einem Appell an den österreichischen Nationalrat mit anderen Männern dafür eingesetzt, dass eben Homosexualität nicht kriminalisiert wird. So, das war ihm schon ja auch wichtig und eben hat er sich eben auch politisch dafür eingesetzt. So. Aber eben, ja, und dann kommen wir jetzt nochmal darauf zurück, das mit der frühkindlichen Störung ist eben das geblieben, was, glaube ich, eben immer das Problem war, weswegen das eben noch nicht als die normale, voll entwickelte Form eben der Sexualität galt. Und wenn Freud was dazu sagt, wie es entstanden ist, sagt er immer, es ist eine intensive Mutterbindung, die es gegeben hat, so, das ist so seine Theorie, sehr intensive Mutterbindung zu übergroße Zärtlichkeit der Mutter, Zurücktreten des Vaters oder gar kein Vater vorhanden. Im Laufe der Entwicklung würde diese Liebe an die Mutter verdrängt werden. Dann würde sich der Sohn an die Stelle der Mutter setzen und würde sich mit der Mutter identifizieren und würde dann in der Identifizierung mit der Mutter jemanden suchen, der ist wie er, dass er quasi so behandelt wird, wie die Mutter ihn behandelt hat. Also quasi, und das war jetzt so eine, das ist dann diese narzisstische Liebe, um die es darum geht. Und deswegen gibt es auch immer dieser Rückgriff eben auf diese, dass Homosexualität, also Homosexuelles Verhalten immer so eine Regression auf den narzisstischen Typus wäre. So. Und er kann, und die Lösung dafür ist, er kann eben quasi sich selber da lieben und kann seiner Mutter quasi auch treu bleiben. So, das ist immer so die Idee dahinter, weil er keine andere Frau liebt. Ja, das Beispiel, eins der Beispiele, das hat er an mehreren Beispielen auch gemacht, war Leonardo da Vinci, den er dafür ausgesucht hat. Lebensgeschichte von Leonardo da Vinci. Und nun war aber Leonardo da Vinci überhaupt gar nicht manifest homosexuell. Leonardo da Vinci, das schreibt auch, hatte halt Schüler, die er ausgebildet hat zu Malern. Und diese Schüler hat er laut Freud eben, vor allen Dingen eben daran, hat er eben so bemuttert quasi. So, also für die hat er ganz viel gesorgt und so weiter. Aber es war eben keine manifeste Homosexualität, sondern es war eine sublimierte Variante, wo es eben eher um so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis geht. Und deswegen, diese Idee dann, dass man eben ein Liebesobjekt eben aufgibt, eben hier die Mutter, um sich dann mit ihr zu identifizieren, dass das eben charakteristisch wäre für eine homosexuelle, für homosexuelles Begehren. Das wiederum hat er dann einige Jahre weiterentwickelt und nicht ganz, ganz uninteressant, weil wir hier bei Leonardo da Vinci gesehen haben, es geht eigentlich um Sublimierung in dem Punkt, dass er eben gesagt hat, dass er das dann so entwickelt hat, dass eben das jetzt eigentlich dann genau diese Idee überhaupt die Idee für Sublimierung wird. Also dieses ein Liebesobjekt aufgeben und sich mit ihm zu identifizieren, ist dann, was er als Sublimierung versteht. Also dass sich statt eben dann eines Liebesobjektes eben zärtliche Strömung, also Zärtlichkeit zu entwickeln oder eben mit der Aufgabe des Liebesobjektes sich für andere Dinge, also andere Ziele zu setzen. So. Ja, und dazu, wie das funktioniert mit der Sublimierung und mit der, was ist jetzt, mit dieser Objektaufgabe, dazu habe ich dann auch ein Zitat gefunden. Soll oder muss ein solches Sexualobjekt aufgegeben werden, so tritt dafür nicht selten die Ich-Veränderung auf, die man als Aufrichtung des Objekts im Inneren, im Ich, wie bei der Melancholie beschreiben muss. Die näheren Verhältnisse dieser Ersetzung sind uns noch nicht bekannt. Vielleicht erleichtert und ermöglicht das Ich durch diese Introjektion, die eine Art von Regression zum Mechanismus der oralen Phase ist, das Aufgeben des Objektes. Vielleicht ist diese Identifizierung überhaupt die Bedingung, unter der das Es seine Objekte aufgibt. Jedenfalls ist der Entwicklungsphase, zumal in den frühen Entwicklungsphasen, ein sehr häufiger und kann die Auffassung ermöglichen, dass der Charakter der Niederschlag der aufgegebenen Objektbesetzung ist. Diese Geschichte dieser Objektwahlen enthält. Also wie gesagt, das, was er eigentlich mal als homosexuelle Begehrenstruktur hat, hat er dann quasi verallgemeinert. Also verallgemeinert heißt dann, dass vor allen Dingen eben in der frühen Entwicklung, nämlich dann, nämlich bei den ersten aufgegebenen Liebesobjekten, nämlich bei Vater und Mutter, dass es das ist, dass man die ja im Ödipus aufgeben muss, um dann um das dann zu sublimieren und zu verschieben auf später, dass man die Erfüllung eben später findet. Und dann sagt eben Freud, dass genau diese Form eben das ist, wie eben dass das Über-Ich gebildet wird und wie eben mit der Aufgabe dieser Objektbesetzung Vater und Mutter und dieses die jeweils zu begehren, dass das eben das ist, was überhaupt zur Sublimierung kommt. Und deswegen das, was ich dann vorher gesagt habe, dass es eigentlich was Negatives war, hat sich dann eben im Laufe der Entwicklung von Freud wieder eigentlich als ein ganz allgemeines Prinzip, was tatsächlich zu was Herr Freud auch positiv sieht, eben die Sublimierung und wieder entwickelt hat. So, und das ist, finde ich, irgendwie so eine ganz interessante Sache. Ja, was nämlich auch noch der Fall ist, ist, dass Freud eben nicht nur, also der Ödipus ist ja doch relativ bekannt. Ich würde es nochmal. Und das ist aber bei Freud recht wichtig, dass dieses Klassische, was man eben so kennt, gerade von der jungen Seite, der Junge begehrt die Mutter, hat sich mit dem Vater identifiziert, muss aber den Vater eben loswerden, weil der Vater ihm stört in Bezug zur Mutter. Um die zu bekommen, muss das dann aufgeben aufgrund der Kastrationsdrohung, dass diese Geschichte, was man dann unter im Ödipus eben versteht und so weiter, dass das bei Freud eben so ist, dass es da nicht nur diese Variante gibt, sondern jeder Mensch macht bei Freud sowohl das, was man jetzt so positiven Ödipus, so nennt das den positiven, als auch den negativen Ödipus durch. Und der negative ist genau dieses, dass der Junge auch eben den Vater begehrt und zu ihm eine feminine Einstellung hat, als auch sich mit seiner Mutter identifiziert. Ja, so, dass genau das eben beides passiert. So, und bei Mädchen genauso. Er sagt sogar auch bei Mädchen, die ja genau wie der Junge eben als erstes Liebesobjekt die Mutter haben, dass die tatsächlich auch sich mit dem Vater identifizieren und die Mutter eben begehren, dass das bei den Mädchen sowieso auch noch üblicher ist oder eben charakteristischer ist. Und eben das und genau dieses positive und negativer Ödipus, den eben jeder durchmacht, führt eben dann dazu, kann man sagen, dass die Menschen sowohl eben, würde ich jetzt so sagen, in meinen Worten männliche Eigenschaften, also jeder männliche und weibliche Eigenschaften hat und jeder eben auch homosexuelle und heterosexuelle Anteile hat. So. Und dass man genau darüber, und das schreibt auch Freud, dass es alles irgendwie komplizierter ist, dass es nicht bei Homosexualität der einzige Weg ist, dass man sich eben zu enge Mutterbindung hat, sondern der andere Weg, und das macht es eben so kompliziert, ist eben, dass es genau diesen negativen Ödipus dann eben auch noch gibt. Ja, bei den meisten jedoch ist es dann tatsächlich so, dass sie trotzdem eben den heterosexuellen, ja, weil ihnen sich die Heterosexualität durchsetzt und warum das dann genau passiert und so weiter, dazu sagt er irgendwie nichts. Ne? Das können wir dann später nochmal, komme ich dann später nochmal dazu, warum ich denke, warum sich das eine mehr durchsetzt. Aber er sagt dann eben, also das Üblichere ist eben, das Heterosexuelle setzt sich durch, die Homosexualität bleibt als sublimierte Strömung erhalten. Jedoch würden auch Teile der homosexuellen Regung nicht sublimiert werden, sondern würden eben, müssten eben verdrängt werden. Das kann man ja auch, wenn ihr die Stellen bei Judith Butler kennt, die dann auch sagt, so, dass das dann das ist, was immer wieder nachdrängt und immer wieder ja, weggedrängt werden muss. Und dass das eben auch, und dann kommen wir dann zum nächsten Teil hinzu, dass gerade diese verdrängten Strömungen das ist, was dann auch einen besonderen Hass eben auf Homosexuelle ausmacht. Und genau. Also nicht nur sagt Freud eben, dass jeder eben diese homosexuellen Strömungen behält, so, sondern eben auch, dass genau diese verdrängten homosexuellen Strömungen genau das sind, was eben eher zu Neurosen und Psychosen führt. Oder ich geht ja auch so weit zu sagen, dass an jeder Neurose und an jeder Psychose eine verdrängte homosexuelle Regung beteiligt ist. Und das finde ich ist auch das, was es eigentlich so interessant macht, weil man da dann quasi dran, ja, daran eben sehen kann, wie dann eben zum einen eben homosexuellen Feindlichkeit rauskommt, aber dass halt diese Verdrängung tatsächlich das Problem ist und nicht das Ausleben quasi von Homosexualität, sondern eben die Verdrängung des Problems. Und dazu habe ich noch Ja, jetzt habe ich noch ein Zitat. Die psychoanalytische Forschung widersetzt sich mit aller Entschiedenheit dem Versuche, die Homosexuellen als eine besonders geartete Gruppe von anderen Menschen abzutrennen. Indem sie auch andere als die manifest kundgegebenen Sexualregungen studiert, erfährt sie, dass alle Menschen der gleichgeschlechtlichen Objektwahl fähig sind und dieselbe auch im Unbewussten vollzogen haben. Ja, die Bindung libidinöser Gefühle an Personen des gleichen Geschlechts spielen als Faktoren im normalen Seelenleben keine geringere und als Motoren der Erkrankung eine größere Rolle als die, welche dem entgegengesetzten Geschlecht gelten. Ja, und ganz wesentlich ist halt für Freud, und das ist halt eben, finde ich, das eben das Interessante, das Wesentliche, wofür eben verdrängte homosexuelle Strömungen die Bedingungen sind, ist die Paranoia. Also ist diese Und dann kann ich schon sehen, dass eben eigene Strömungen, also eigene Regungen quasi auf andere projiziert werden, die man selber nicht wahrhaben will und so. Und das ist deswegen quasi die Paranoia quasi das Paradebeispiel für eine Störung ist, die auf verdrängter Homosexualität fußt. Und dazu gibt es jetzt eben dieses Beispiel von dem Schreber. Freud hatte das Problem, dass nicht Homosexualität, sondern eben die Paranoia oder eben das, was man heute unter Schizophrenie und Psychosen versteht, dass das was ist, was er selten eben zu Gesicht bekommen hat. Er konnte das eigentlich kaum studieren, also als Psychoanalytiker, als Arzt, weil er selber sagt, das ist für die Psychoanalyse nicht zugänglich, weil für die Psychoanalyse braucht man jemanden eben, der eben sagt, so ja, ich habe hier ein Problem und das will ich irgendwie behoben werden. Und das ist eben bei der Paranoia und bei der Schizophrenie ja nicht der Fall. Und deswegen hat er sich damals auf einen Fall gestürzt, der relativ viel Furore gesorgt hat zu Beginn des letzten Jahrhunderts und seitdem immer wieder interpretiert, analysiert wird, nicht nur von Freud, sondern auch von Elias Canetti, von diversen anderen Psychoanalytikern. Und das ist der Fall Schreber. Und ja, Daniel Paul Schreber hieß er. Das war der Sohn von dem Menschen, von dem man heute noch die Schrebergärten kennt. So. Also der Vater hat die jetzt nicht erfunden, aber dem wurden quasi der Name der Schrebergärten ist den Schrebergärten zugeschrieben worden, weil man seinen Vater ehren wollte. Der war ein Arzt, der war ein eher autoritärer Typ, der eher so Erziehungsbücher geschrieben hat, wo es um gerade Haltung ging und wo es allerdings auch darum ging, um eine bestimmte Form von Bewegung, dass man irgendwie rauskommt aus den Mietskasernen und so weiter. Das war diesem Schreber irgendwie ist wichtig. Und dann war ihm auch wichtig, dass so der Dekadenz nicht, also dass es nicht so weit geht mit der Dekadenz und hat auch sehr viel zu Onanieverbot verfasst und wie man die Kinder vom Onanieren abhalten kann und so. Ne? Das war sein Vater und sein Bruder hat sich umgebracht, er ist verrückt geworden. Also ja, etwas schwierige Familienverhältnisse. Und Schreber aber selber ist sehr erfolgreich gewesen in seiner bürgerlichen Karriere. Also der war hat Jura studiert, war dann am Landesgericht in Leipzig und ist dann zum Senatspräsident vom Oberlandesgericht in Dresden berufen worden. Und ja, war also eben recht erfolgreich. Sein Problem allerdings ist dann, dass er eben, weil eben paranoid geworden ist, schizophren geworden ist und kurz nach der Berufung auf als Senatspräsident ist er dann so krank geworden, dass er dann eine psychiatrische Anstalt gekommen ist, auch sehr schnell entmündigt worden ist und dann ungefähr fast 9 Jahre in dieser Anstalt, in verschiedenen Anstalten war. Und der hat eben darüber ein Buch geschrieben. Und macht das eben so spannend, weil das sind die Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, indem er eben seinen Wahnsinn relativ ausführlich beschreibt. Und diese Denkwürdigkeiten hat er geschrieben, um seine Entlassung aus der Anstalt ja, dass er die bekommt. Das hat er auch geschafft. Also er ist dann entlassen worden. Das Gericht hat gesagt, okay, er wäre zwar immer noch geisteskrank, aber er wäre nicht mehr gefährlich. Und ja, also es ist so, dass der, was der da schreibt, ist tatsächlich ziemlich verrückt, aber genau, und dazu kommen wir jetzt. Und Freud hat dann gesagt, diese paranoide Haltung, die er hat, und die paranoide Haltung war halt diese, dass er glaubte, dass er gezwungen werden würde, zu einer Frau verwandelt zu werden. Also er, zuerst sein Arzt hätte ihn dann zu gezwungen, eine Frau zu werden, und dann auch noch Gott. Also irgendwann geht es dann auch weiter, dass er im früheren Leben war er nicht gottesgläubig. Das sagt er aber dann in den Denkwürdigkeiten, sagt er das als Beweis dafür, dass er ja überhaupt nicht an Gott geglaubt hat, dass er ein Zweifler war und jetzt aber weiß, dass Gott ihn zu einer Frau machen wollte, als Beweis dafür, dass es auch stimmen musste und nicht nur eine Halluzination von ihm war. Ja, und genau, er wollte. Musste zur Frau verwandelt werden, und das glaubt er dann auch im Laufe der Zeit, dass das immer mehr passiert ist, dass also er sagt dann so, ich habe jetzt wie eine Haut von einer Frau, schon meine Brüste entwickeln sich so, und wenn ich irgendwie ins Spiegel schaue, dann sieht mein Oberkörper schon irgendwie weiblich aus, und genau, das war um zuerst eben, weil er meinte, er solle von diesem Arzt missbraucht werden, sexuell, und später dann auch noch von den Wärtern, und später aber auch war er eigentlich die Frau von Gott, so in seinen Gedanken. So. Von Gott wollte er dann irgendwie dann Kinder bekommen, das war so seine Idee. Ja. Und gesagt, also es gibt verschiedene Phasen eben in dieser Erkrankung, und in der letzten Phase quasi hat er dann, während er das am Anfang halt sehr abwehrt, diese homosexuellen Regungen, ja, erstmal dieses eine Frau werden zu wollen und dass er dann Sex hat mit irgendwie Beischlaf hat mit einem Mann, heißt es am Anfang, also das ist einfach so. Aber passiven Beischlaf mit einem Mann, das wehrt dann am Anfang sehr ab, und das möchte er halt nicht. Genau. Und dann im Laufe der Zeit geht es dann so, dass es eben, dass die anderen ihn dann zu zwingen und er das aber nicht will, und irgendwann sagt er aber, nee, jetzt habe ich eingesehen, wenn das jetzt irgendwie Gott so sagt, dass es das so sein muss, dann ist es auch so okay. Ne, dann ist es, geht es einher mit der Vernunft, und in dem Moment quasi, wo man sagt, er macht so seinen Frieden quasi mit den Bedürfnissen, ist es auch so, dass er tatsächlich wieder lebensfähig wird. So. Also dann zwischendurch hat er eben gedacht, es wäre niemand mehr anders auf der Welt, nur noch er, und tatsächlich wohl monatelang in so einem Stupor, also so vollkommen bewegungslos verbracht, aber dann, als er den Frieden macht, kann er halt wieder irgendwie rausgehen und kann sich auch wieder normal mit Leuten verhalten. Er hat dann das so für sich geklärt, so mit Gott und dem Kindermachen mit Gott, das wird irgendwann mal in der Zukunft so sein, ne? Aber jetzt nicht sofort, so, das verschieben wir mal auf die Zukunft. Und ja, mit dem in eine Frau verwandeln, das macht er quasi alleine vorm Spiegel, wenn er irgendwie nicht so in Gesellschaft, aber so, das sind so sein Umgang damit. Ja, und interessant ist auch noch, bevor er eben diese Krankheit, bevor er eben paranoid geworden ist und diese Ideen da entwickelt, und ganz viele Wunder werden auch noch mit ihm gemacht. Naja, es wird alles ausführlich. Ihr könnt es gerne nachlesen. Es gibt es im Internet. Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Genau, in der quasi Inkubationszeit dieser Paranoia entwickelt entwickelt Schreber so die Fantasie, eben zum einen eine Frau zu sein, aber die ist dann noch, ja quasi, er sagt das so im Tagtraum oder zwischen der Zeit zwischen Aufwachen und ja, also Schlaf und Aufwachen. Und er hat eben den Wunsch, oder nicht den, den Wunsch, kann man nicht sagen, er hat eigentlich einen Traum davon, dass er wieder verrückt wird. Das ist nämlich nicht seine erste Krankheit gewesen, sondern seine zweite. Von 9 Jahre davor war er schon mal irgendwie wegen hypochondrischer Geschichten, war er schon mal irgendwie bei in der Klinik gewesen. Und nämlich bei einem Herrn Dr. Flexig in Leipzig. Und genau, jetzt hat er wieder Angst, diese Krankheit, dass diese Krankheit wiederkommt. Und genau, und dass er eben eine Frau wird. Das sind so die beiden Sachen, die er schon am Anfang, als es noch nicht sich ja, so verschärft hat. Und genau, jetzt kommen wir mal zu der Analyse, weil genau, Freud sagt dann, dass diese Paranoia, eben, dass jemand ihn, da es gibt auch noch den Seelenmord, der eben von diesem Flexig, Seelenmord und eben Vergewaltigung, das sind so die beiden Sachen, die er denkt, Flexig wollte, er wollte Flexig tun, und dass diese beiden Sachen, also dass diese Paranoia gegenüber diesem Flexig auf Grund eben eigentlich eines Wunsches wäre, dass eben der, ja, wie soll man sagen, diese Paranoia ist was, also paranoid wird man aufgrund von Leuten, die einen verfolgen, die einem vorher besonders wichtig waren, also die man vorher selber begehrt hat oder geliebt hat und so weiter, und von denen man dann, weil sie so wichtig sind und man dieses Wichtige aber eben abspalten muss, und dass man das dann auf die projiziert, die einen dann quasi verfolgen. So. Und dann fällt natürlich jetzt irgendwie Freud auch auf, naja, ist ja ein bisschen komisch, warum soll er das irgendwie jetzt schon entwickeln, so ein homosexuelles Begehren auf diesen Arzt, den er doch jetzt seit 9 Jahren nicht gesehen hat. Also diese Krankheit ist ja doch schon ein bisschen länger her. Also Merkurs Freud bringt es dann so zusammen, dieses, ja, er hat Angst, wieder krank zu werden, und er möchte eine Frau werden, und bringt diese beiden zusammen und sagt dann, okay, es geht eigentlich bei dieser Angst vor der Krankheit eigentlich um einen Wunsch nach Krankheit, eigentlich vielleicht nicht um einen Wunsch nach Krankheit, sondern eigentlich um den Wunsch, diesen Arzt wiederzusehen. Und ja, und dieses dann mit, weil er dann eine Frau sein möchte, aufgrund einer homosexuellen Regung gegenüber diesem Arzt. Und dann, okay, kann man sagen, okay, 9 Jahre ist das her, warum soll er nach 9 Jahren noch eine homosexuelle Regung auf diesen Arzt haben? Ist ja ein bisschen komisch, ne? Und dann analysiert es Freud so, der sagt, dass es aufgrund einer Übertragung sein kann, die damals auf diesen Arzt war, und dass dann eben irgendwas an diesen Arzt eben an seinen Vater oder seinen Bruder erinnert hat und dass deswegen dieses Bedürfnis eben zustande kommt, eine homosexuelle Erregung, die dann eben nicht unbedingt flexig gelten, sondern flexig dann dieser Arzt eher ein Repräsentant dieser homosexuellen Erregung ist. Ja, und jetzt kann man sagen, dass er sich am Anfang eben gegenüber diesen homosexuellen Erregungen eben, dass er die eben verdrängen muss und deswegen auf diesen flexig projiziert, auf diesen Arzt, und eben von dem eben denkt, verfolgt zu werden, wo es eigentlich, kann sein, seine eigenen homosexuellen Regungen sind. Und um diese anzunehmen, dass die, dass er eigentlich diese homosexuellen Regungen hat, müssen bei ihm diese homosexuellen Regungen gottesfürchtig werden quasi. Also er entwickelt dann so eine Theorie, dass im Himmel quasi nicht nur eben ewige Seligkeit, sondern diese Seligkeit ist bei ihm so eine wollüstige Seligkeit. Also dass im Himmel quasi es immer nur um Wollust geht und die eigene, die eigene Erregung, die eigene Wollust, das ist nur quasi ein Teil von der allgemeinen Wollust, die eigentlich im Himmel sind. Und dadurch, dass jetzt bei ihm diese sexuellen Regungen eben gottesfürchtig geworden ist, wie es an einer Stelle steht, dass dann er eben auch seine homosexuellen Regungen annehmen kann und ja, dann eben auch seine Paranoia eben deutlich weniger wird. Ja, jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wenn man da ja so weit mitgeht, der Typ hat die Paranoia bekommen aufgrund seiner verdrängten homosexuellen Regung, hat die dann zuerst auf diesen Arzt übertragen, dann später auf Gott und so weiter. Aber warum ist es dann an dieser Stelle passiert? Ne? Warum ist es genau dann passiert? Und wenn ich jetzt so ein bisschen zu meiner eigenen Interpretation komme, die dann noch etwas von Freud weggeht, weil Freud sagt dann halt nur, ja, Freud hat da verschiedene Angebote, seine Frau konnte keine Kinder kriegen, deswegen und es gibt, was gibt es noch? Ich weiß nicht, Freud, die Frau konnte keine kriegen, ja, das war ein wesentlicher Punkt und dass auch dann mit dem Alter Sexualität irgendwie nachlässt und dann Homosexualität wichtiger wird. Aber was ich sagen würde, ich fand das alles nicht so überzeugend, sind diese Gründe, warum er gerade dann die homosexuellen Regungen stärker werden. Und dann habe ich, also was sagt denn Schreber selbst? Ne? Und Schreber selbst sagt, dass es darum ging, dass er eben gestresst war. Er war irgendwie zu beiden Zeiten, in denen er krank wurde, fühlte er sich quasi überfordert in seinem Job. So, das sagt er. Dazu hätte ich dann auch noch mal ein Zitat von diesem. Am 1. Oktober 1893 trat ich mein neues Amt als Senatspräsident beim Oberlandesgericht Dresden an. Die Arbeitslast, die ich vorfand, war, wie bereits gemerkt, ungemein groß. Dazu kam das meinetwegen vom Ehrgeiz eingegebene, aber dennoch auch im Interesse des Amtes gebotene Bestreben, mir durch unbestreitbare Tüchtigkeit meine Leistung zunächst das erforderliche Ansehen bei meinen Kollegen und den sonst beteiligten Kreisen, Rechtsanwälten und so weiter zu verschaffen. Diese Aufgabe war umso schwerer und stellte auch in der Tat im persönlichen Verkehr umso größere Anforderungen, als die Mitglieder des 5 Richterkollegiums, in denen ich den Vorsitz zu führen hatte, mir fast sämtlich im Alter weit bis zu 20 Jahren überlegen und obendrein mit der Praxis des Gerichtshofes, in den ich neu eintrat, immerhin in gewisser Beziehung vertrauter waren. So geschah es, dass ich mich schon nach einigen Wochen geistig übernommen hatte. Der Schlaf fing an zu versagen, und zwar gerade etwa ab dem Zeitpunkte, als ich mir sagen konnte, die Schwierigkeiten der Einrichtung in das neue Amt, in die neuen Wohnverhältnisse etc. seien in der Hauptsache überwunden. Ich fing an, Bronnatarium zu nehmen, Gelegenheit zu geselliger Zerstreuung, die mir jedenfalls viel wohler getan haben würde, wie ich daraus entnahm, dass ich nach dem einzigen Male, wo wir zu einer Abendgesellschaft eingeladen waren, erheblich besser schlief, gab es bei unserer Unbekanntschaft in Dresden fast gar nicht. Also Schreber irgendwie gestresst, ne? Schreber ist mit seiner Frau nach Dresden gezogen, er kennt keine Leute, viel Arbeitsstress und so weiter. Und das war auch schon bei der ersten Erkrankung gewesen. Da hatte er nämlich sich beworben für die nationalliberale Partei, um in den Reichstag zu kommen. Und das war auch eine stressige Zeit gewesen. Und deswegen, und Schreber war selber eigentlich aber ein sehr disziplinierter Mensch, der es auch allen, wie es ja auch hier rauskommt, ja, es allen recht machen wollte, zwar quasi ja, sein Soll also übererfüllen sollte. Und deswegen könnte das erwachende homosexuelle Bedürfnis meiner Meinung nach genau auch damit zusammenhängen, dass er nämlich diesen Aufgaben, Senatspräsident zu werden und dieser ganzen Disziplinierung und dem Stress, den damit verbunden war, dass er dem irgendwie entfliehen wollte. Und diesen Zusammenhang macht dann Schreber auch selber tatsächlich in den Denkwürdigkeiten an manchen Stellen auf, wie das folgende Zitat. So, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt, an dem er seine, so, dass er jetzt eine Frau geworden wird, dass er das schon angenommen hat, quasi, zumindest teilweise eine Frau wird. Ich habe seitdem die Pflege der Weiblichkeit mit vollem Bewusstsein auf meine Fahne geschrieben und werde dies, soweit es die Rücksicht auf meine Umgebung gestattet, auch fernerhin tun. Mögen andere Menschen, denen die übersinnlichen Gründe verborgen sind, von mir denken, was sie wollen. Ich möchte auch denjenigen Mann sehen, der vor die Wahl gestellt, entweder ein blödsinniger Mensch mit männlichem Habitus oder ein geistreiches Weib zu werden, nicht das Letztere vorziehen wird. So aber und nur so liegt für mich die Frage, die Ausübung meines früheren Berufes, an dem ich mit ganzer Seele gehangen habe, jedes sonstigen Ziel des männlichen Ehrgeizes, jede sonstige Verwertung meiner Verstandeskräfte im Dienst der Menschheit, ist mir nun einmal durch die Entwicklung, welche die Verhältnisse genommen haben, verschlossen. Selbst der Umgang mit meiner Frau und meinen Verwandten ist mir, bis auf ab und zu erfolgende Besuche und gelegentlichen Briefwechsel entzogen. Ich darf mich unbekümmert um das Urteil anderer Menschen nur durch einen gesunden Egoismus leiten lassen. Und dieser schreibt mir eben die Pflege der Weiblichkeiten in der später noch näher zu schildernden Weise vor. Nur so vermag ich mir während des Tages erträgliche körperliche Zustände und in der Nacht wenigstens in gewissem Maße den zur Erholung meiner Nerven erforderlichen Schlaf zu verschaffen. Hochgradige Wollust geht nämlich zuletzt. Vielleicht ist das auch der medizinischen Wissenschaft bekannt, im Schlaf über. Ja, und da würde ich sagen, wenn man von Krankheitsgewinn sprechen mag, hier ist davon doch einiges zu sehen. Also zum einen, sagen wir jetzt, weil er hat irgendwie doch sehr daran gehangen, dass er irgendwie an seinem Job, aber andererseits kann man sagen, er hat ja auch jetzt einiges dadurch gewonnen, nämlich dass er quasi seiner Wollust jetzt pflegen darf und irgendwie unbestraft irgendwie Frau spielen darf und so weiter. Und ja, das lässt wahrscheinlich noch nicht zu, kann es wahrscheinlich nicht zulassen zu sagen, ja, ich bin auch ganz froh, meinen Job irgendwie geschmissen zu haben, aber ich finde, das könnte man zumindest raushören. Schrebers homosexuelles Bedürfnis, was Freud festmacht, ist aber auch nicht irgendein Bedürfnis. Ne? Es geht nicht darum, irgendwie mit einem Mann zu schlafen, sondern es geht darum, passives Triebziel für einen Mann zu sein. Also, dass er quasi die passive Rolle im Sexualakt übernimmt. Und das ist eben auch das, und eben nicht die aktive Rolle. Also das geht darum, dass er sagt, er will die weibliche Rolle annehmen, um halt irgendwie auch seine Passivität leben zu können, passives Triebziel zu sein. Und dazu mir noch ein Zitat. Entmannung möchte sie mir persönlich zusagen oder nicht gebieterisch verlangen, und dass sie mir daher aus Vernunftgründen gar nichts anderes übrig bleibe, als mich mit dem Gedanken der Verwandtung an ein Weib zu befreunden. Als weitere Folge der Entmannung könnte natürlich nur eine Befruchtung durch göttliche Strahlen zum Zwecke der Erschaffung neuer Menschen in Betracht kommen. Erleichtert wurde mir die Veränderung meiner Willensrichtung dadurch, dass ich damals noch nicht an eine außer mir existierenden wirklichen Menschheit glaubte, sondern alle Menschengestalten, die ich sah, nur für flüchtig hingemacht hielt. Sodass von irgendwelcher Schande, die in der Entmannung liege, nicht die Rede sein konnte. Diejenigen strahlen freilich, die von dem Bestreben, mich liegen zu lassen und mir zu diesem Behufe den Verstand zu zerstören ausgehenden, verfehlten nicht, sich alsbald eines heuchlerischen Appells an mein männliches Ehrgefühl zu bedienen. Eines, der seitdem bei jedem Hervortreten der Seelenwollust unzählige Male wiederholten Redensarten lautete dahin: Schämen Sie sich denn nicht vor Ihrer Frau Gemahlin? Oder auch noch gemeiner, der will ein Senatspräsident sein, der sich ficken lässt? Ja, also das an der Stelle macht er es eigentlich schon selber auf, dass das quasi sein Konflikt war, dass man eigentlich kein Senatspräsident sein kann, wenn man sich ficken lässt. Also dann, wenn man diese passive Rolle einnimmt. Was einen in der Welt zum Subjekt macht, zum handlungsfähigen Mann, ist in der Sexualität das, dass man eben die aktive Rolle übernimmt, dass man eben da auch in der Sexualität die Kontrolle behält. Und so mit seinem Wunsch dieser Passivität ist es genau dieser Wunsch, eben dieser Rolle zu entsagen und eben nicht mehr eben dieser Senatspräsident zu sein und alles, was damit zusammenhängt, denn die ganze Disziplinierung und dieses, was damit vor sich geht. Und wenn er das aber macht, wenn er sich dem halt entsagt und nein, wenn er sich dem halt nicht mehr entsagt, sondern dem Wunsch nach Passivität nachgibt, dann muss er halt einen relativ großen Preis bezahlen. Und dieser Preis ist halt hier, dass er eben zum einen nicht mehr, also nicht mehr Senatspräsident werden kann und zum anderen eben dadurch aber auch die männliche Rolle in der Beziehung nicht mehr leben kann und eben nicht der Ernährer für seine Frau zu sein. Deswegen denke ich, dieses am Ende, ja, schämen Sie sich denn nicht vor Ihrer Frau Gemahlin, quasi. Ja. Ja, das geht für ihn, und er kann deswegen das auch nur eben annehmen, dass er sich diese Entmannung und sich zur Frau verwandeln lassen, weil Gott es ihm befohlen hat. Und zuerst musste er quasi in einem Abwehrmechanismus das auf Gott projizieren, und so, dass es einfach nur von außen, seine eigenen Bedürfnisse als von außen aufgedrängt erschienen wurde. Aber dann mit der Anerkennung begann eben auch dieser Heilungsprozess. Und so konnte er eben dann quasi konnte er dann eben seine homosexuellen Anteile eben dann auch irgendwie annehmen. Ob er danach wieder Senatspräsident geworden ist, weiß ich nicht. Aber zu seiner Frau ist er wieder zurückgekehrt und die haben dann auch noch ein Kind sogar adoptiert. Ja, aber das ist natürlich das, und das, was man vielleicht so allgemein dann zu sagen kann, ist, das, was bei Schreber jetzt eigentlich quasi bei Schreber nimmt das ja so einen verrückten Ausgang, aber das eigentlich Interessante ist dieses, dass ich denke, dass genau diese Mechanismen eben auch bei eben jedem funktionieren. Schreber hat einfach nur damit ernst gemacht, quasi. Bei den anderen werden halt diese Abwehrmechanismen und diese Projektion, die eigene Passivität leben zu wollen, werden als abgewehrt, und auch die Schwulen, die einen quasi verführen wollen und so weiter, was man hier so kennt, irgendwie als, nee, ich finde Schwule okay, aber sie soll mich nicht anpacken oder so, dann kriegt er eine rein. Also diese Geschichten und so, dass das quasi auch genau dieser Projektionsmechanismus ist, der auch bei Schreber funktioniert und genau mit derselben Paranoia eben einhergeht. Aber halt anders als bei Schreber, der damit quasi ernst gemacht hat und tatsächlich dann sich irgendwie die Regressionsstufe dann durchgemacht hat, weil das ist tatsächlich die Gefahr und deswegen funktioniert es auch. Weil wenn man eben dieses Subjekt sonst, also dieser Wunsch, nicht mehr dieses Subjekt zu sein, ist ja tatsächlich nur leistbar, wenn man zum einen, wenn man tatsächlich verrückt wird, so, das ist die einzige Möglichkeit, das in dieser Gesellschaft zumindest leben zu können. Und ja, er hat das nicht besonders bewusst gemacht oder so weiter, aber ja, auf eine Art musste er dann quasi nochmal diesen ganzen negativen Ödipus irgendwie durchleben in dieser Krankheit, um dann irgendwie halbwegs sublimiert da irgendwie rauszukommen. Ja, genau. Aber damit wäre ich jetzt am Ende angekommen und ja, würde irgendwie vorschlagen, vielleicht erstmal eine Pause zu machen, vielleicht dann nochmal zu treffen.